Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über Fable. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir einfach den guten Fable-Typen eingeladen und den bösen Fable-Typen eingeladen. Denn bei Fable kann man sich entscheiden, ob er gut und ob er böse ist. Und da würde ich sagen, hallo, gute Fable-Typen und böser Fable-Typ, wie geht's euch? Schlag das Huhn. Los, schlag das Huhn. Nein, es sind wie immer der gute Markus und der gute Jürgen, die ich komplett überrumpelt habe. Hey, Freunde. Hallo. Hi. Ich bin's ja schon etwas gewöhnt. Herr Na gut, ich glaube, Jürgen muss sich noch dran gewöhnen. Ja, das kam jetzt ein bisschen unvorbereitet tatsächlich. Aber macht das ja nichts. Das kommt immer unvorbereitet. Deswegen bist du der gute Fable-Typ. Ja, ich habe mich vornehm, genau, ich hab mich vornehm zurückgehalten. Einigen wir uns darauf. Fantastisch. Wer von euch hat Fable gespielt? Wie seid ihr dazu gekommen? Habt ihr alle drei gespielt? Ja. Alle drei, hervorragend. Wie seid ihr zu Fable gekommen, Markus? Ich glaube, das ist die Geschichte, die ich am häufigsten erzähle. Mein Dad hatte ein neues Spiel, ich wollte es spielen. Und ich konnte zum ersten Mal böse sein. Ich war nicht schuld, hervorragend. Ne, da kannten wir uns noch gar nicht. Nein, doch, da kannten wir uns schon. Aber das waren noch die Zeiten, wo du auch von meinem Dad immer mal wieder Spiele gekriegt hast. Oh ja, das war da, wo du noch geinfluenced wurdest. Wie war's bei dir, Jürgen? Ich habe früher die erste Xbox gar nicht besessen. Die hatte einen Kumpel von mir. Aber dadurch war ich oft bei ihm. Was für ein komischer Zufall doch. Und Wahnsinn. Und dann hat er das Spiel einfach gehabt und dann haben wir es zusammen gespielt und dann habe ich es mir einfach mal immer wieder übers Wochenende ausgeliehen und meinen Spielstand immer weiter gespielt und ich habe es geliebt. Cool. Also bei mir war das so, ich habe einen Kumpel damals gehabt, der hieß Arthur. Den kenne ich, also ich habe, leider haben wir uns den Augen verloren über die Jahrzehnte. Und bei ihm war das damals so, er hat Morrowind gespielt, wie ein Bescheuerter. Und hat Morrowind geliebt. Und er hat immer so nach mehreren Rollenspielen gesucht. Hat er Gothic durchgespielt, hat es geliebt. Und irgendwann hat er Fable in die Hände gekriegt. Und da saß ich halt bei ihm und hab mir halt angeschaut, wie dieses Spiel so ist. Wie dieses Fable Lost Chapters. Also die PC-Variante habe ich damals zum ersten Mal gesehen. Und habe ihm im Prinzip zugeschaut, wie er Fable gespielt hat. Das war ganz interessant. Aber so richtig vom Hocker gehauen hat es mich ehrlich gesagt nicht. Wer Fable nicht kennen sollte, Fable ist eine Computerspiel-Rollenspielreihe des britischen Entwicklerstudios Lionhead Studios. Ich weiß, gibt's Lionhead noch? Nein. Nein. Lionhead ist dead. Okay. Lionhead wurde gegründet von dem besten und großartigsten Märchenonkel der Videospielgeschichte, und zwar Peter Molyneux. Was für ein großartiger Peter Mann. Peter Molyneux ist so. Ja, was für ein großartiger Mann. Peter Molyneux ist so jemand, der kann dir das Blaue vom Himmel erzählen, ne? Und du möchtest es danach kaufen. Oh ja. Das konnte er. Das kann er. Also der hat ein Zeug, also der hat schon damals, war er verantwortlich bei Bullfrog Productions für Populous, für Syndicate, für Team Park, für Dungeon Keeper, für Team Hospital. Dafür war er verantwortlich, bis er da irgendwann dann Lionhead Studios hatte. Und der Kerl konnte dir alles Mögliche, konnte der dir ja, erzählen. Ja, seine Spiele konnten einfach alles. Ja. Dungeon Keeper ist ja immer noch eine Legende heutzutage. Ja, ich erinnere mich noch, dass er bei Fable damals bei der E3 gesagt hat, ja, und hier, und wenn der Held hier auf diesen Grashalm tritt und Jahrzehnte später wiederkommt, sieht man immer noch, dass er da drauf getreten ist. Also alle haben dir das geglaubt. Jede einzelne Entscheidung führt zu ganz grauenhaften Konsequenzen, wenn du nicht aufpasst. Richtig. Aber das hat er ja auch immer wieder durchgezogen. Wie damals, wie bei unserem ersten Game Black and White. Oh, nur besser. Das ist das Spiel, mit dem er mich gecatcht hatte. Black and White. Das ist halt, das ist halt dann, also in Fable spielt man dann ein kleiner Junge, dessen Familie getötet wird, als das Dorf überfallen wird. Du wirst von irgendwelchen, von der Heldengilde wirst du aufgenommen und wirst dann ausgebildet mit Nahkampf, Magiekampf und so weiter. Und dann wirst du raus in die Welt geschickt, das ist jetzt ein bisschen Held, viel Spaß. Und dann kannst du dich entscheiden, was du machst. Du rennst durch die Gegend, kannst Leuten helfen, sie verprügeln, sie ausrauben. Töten. Und halt dann entweder zum Helden oder... Ja, oder sie Helden unflätig zum, belästigen, das geht auch. Oder ihn ins Gesicht furzen, das kannst du auch machen. Und du darfst dich in der zwischenmenschlichen Interaktion orientieren, wie du möchtest. Ja. Das spielt keine Rolle, ob du Männlein oder Weiblein. Es ist vollkommen egal, ob du Männlein oder Weiblein möchtest. Es ist absolut wurscht. Du kannst, glaube ich, sogar mehrere abwehren, aber es ist vollkommen egal. Du kannst in jeder, Stadt ein Haus kaufen und da eine Ehefrau-Ehemann haben, ja. Richtig, ja, genau. Aber das kostet immer so viel Geld. Ja, da konntest du noch nicht so einen Wirtschaftskreislauf aufbauen wie im zweiten Teil, ja. Fable war so das erste Spiel, in dem ich angefangen habe, Wirtschaftssimulationen aus Spielen zu machen. Das war mir dann schon irgendwie klar. Sehr interessant finde ich übrigens, dass die Musik geschrieben wurde von Danny Elfman. Holy shit. Dem Danny Elfman? Dem Danny Elfman. Das erklärt vieles. Die Musik von den Games. Mhm. Weil die Musik ist traumhaft. Ich muss nur das Theme von Oakvale hören. Ich habe direkt wieder Bock auf das Game. Ja. Witzigerweise habe ich mich vor, ich glaube, es war 2020, das Game, das Jahr, in dem wir nur gezockt haben. Also ob wir nichts anderes auch tun, aber in dem ist halt nicht so verschrieben. Lockdown-Time! Lockdown-Time! Habe ich mich entschieden, ich spiele Teil 2, Teil 3 und Teil 1 durch. In der Reihenfolge? Alle hintereinander. Witzigerweise, ja. Wieso in genau der Reihenfolge? Weil ich Teil 2 hier hatte, Teil 3 hier hatte und dann erst festgestellt habe, dass es in Game Pass auch Teil 1 gibt. Welche Version von Teil 1 hast du dann gespielt? Die normale Fassung. Ne, warte, das war die upgradete Fassung, die gab es im Game Pass. Also die 360 Remastered Fassung. Ja. Die Anniversary Edition, richtig. Oh, die war geil. Die habe ich dann gespielt gehabt. Und ich habe dann Teil 2 durchgespielt, Teil 3, Teil 1. Von den ganzen drei Teilen, was würdet ihr sagen, ist euer Lieblingsteil? Teil 1. 1. 3. Kann ich aber auch verstehen. Nee, kann ich auch verstehen. Na gut, ich kann es wahrscheinlich nicht ganz nachvollziehen, weil der dritte ist der einzige, den ich nicht durchgespielt habe. Okay. Weil ich immer Probleme auf PC damit hatte. Generell. Ja, das war die gute alte Games for Windows Live-Zeit. Oh und Gott. Deswegen hatte ich so keinen Bock mehr und dann war es irgendwann weg, das Spiel. Du erinnerst dich, glaube ich, also du hast ja so gut wie nie PC gespielt, Jürgen. Die gute alte Games for Windows Live-Zeit war damals dafür verantwortlich, wo Microsoft sich gedacht hatte, hey, wie wär's, wenn wir die Leute richtig erneuern, die PC-Spiele. So richtig auf den Sack gehen, ne? Indem man sich extra für ein Spiel, was man sich gekauft hat, zum Beispiel auf Steam und gleichzeitig auf einem extra Programm anmelden muss, was unzuverlässig ist, was random deine Spielstände löscht, was deine Achievements, die du da gekriegt hast, nicht gelten lässt und was deine Passwörter aus Langeweile ändert. Ja. Das erklärt, warum... Wie wäre es damit? Ich verstehe euer Problem nicht, klingt doch total traumhaft. Weißt du, wie geil das war damals bei GTA 4, als du drei Dinger von denen hattest? Du hattest den Launcher, dann hattest du den Rockstar Launcher und dann hattest du das Games for Windows Live Ding und den Social Club. Bäh. Deswegen ist tatsächlich 3 bei mir ganz unten, einfach wegen dieser katastrophalen Erinnerung und dass der Spielstand öfter mal weg war. Ich habe alles nur auf Konsole gespielt. Du Glücklicher. Viel besser. Glaub mir, viel besser. Also, ich fand den ersten Teil, fand ich persönlich, also ich fand ihn gut. Er war jetzt nicht das Beste, er war auch so dieses typische Jahr. Ja, der ist für mich aber von der Inszenierung her der mit Abstand märchenhafteste. Das ist allerdings wahr, ja. Der hat dieses schöne, du bist halt jemand, der seine Familie verloren hat, wirst zum Helden und wirst Die Story ist zwar sehr 0815 Aber die Inszenierung ist geil. Ja, absolut. Wie gesagt, die Musik hat... Wie es dir verkauft wird. Ja. Wie es gestaltet ist, wie es ist halt einfach, alles wirkt so märchenhaft. Es ist halt so, alles ist schön miteinander verwoben. Also ich glaube auch diese Dämonentüren, die halt auch irgendwie total cool waren. Und jetzt in jedem Teil, ja. Gott sei Dank. Und wie gesagt, zusammen mit der Musik und wie das alles aufgebaut war, ich weiß nicht. Ich finde das heute noch total traumhaft, in dieser Welt zu sein. Ich muss auch sagen, also ich glaube, ich habe seltenst eine 0815 Story so gut verkauft bekommen. Dass du einfach denkst, ja. Die Story ist eigentlich nichts Besonderes, aber das Spiel, muah, oberste Klasse. Warum? Weil du einfach wirklich tun und lassen kannst, was du willst. Ja. Du kannst ja der strahlende Paladin ja. sein mit deinen Heiligenschein und kannst trotzdem den Dorfbewohnern ins Gesicht furzen, wenn dir danach ist. Nur mal so eine Frage nebenbei, so im ersten Teil. Habt ihr es da echt mal geschafft, das auf gut zu spielen? Ich habe es nicht geschafft, das auf böse zu spielen. Ich habe alle drei Teile durchgespielt, auch gut. Ich muss nämlich sagen, beim ersten habe ich es nicht hingekriegt. Ich habe mir mal einen Run-Through gegönnt, wo ich gesagt habe, ich zwinge mich gut zu sein. Nach einem Drittel des Spiels sind mir die Leute manchmal so auf den Keks gegangen, dass ich automatisch alles, was gut war, wieder in böse verwandelt habe. Nee, ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, halt die Dorfbewohner abzuschlachten. Deshalb war es für mich total schwer, überhaupt Bösigkeitspunkte zu bekommen. Ganz ehrlich, ich fand die eigentlich... was passiert aus Versehen? Ziemlich sympathisch, ehrlich gesagt, manche von denen. Und man, die Arschlöcher waren, fand ich halt einfach als Arschlöcher, die da halt... wo es dann hieß, hey, ich gehe meiner Frau fremd, sag bitte nicht, dass ich das tue, du kriegst doch 3 Gold. Ich so, ich bin zu seiner Frau, ich wette mit dir, das ist viel lustiger. Ich bin zu ihr gegangen, hab ihr das gesagt, bin zurückgegangen, hab gesehen, wie sie ihn verprügelt. Ja, wenn sie, das ist meine Mutter hat ja recht mit dir. Ja, und Stefan, genau so ein Beispiel ist ja das, ich bin dann mit eingestiegen und hab einfach mitgeprügelt. Ich wollte dir nicht den ganzen Spaß überlassen. Und das ist aber irgendwie wieder böse. Ja, du hättest die ganzen Leute einfach zu dieser bösen Kathedrale bringen sollen. Da wären die wenigstens gefoltert. Woher weißt du das? Ja, stimmt. Nur weil ich einen guten Paladin mit Heiligenschein spiele, heißt es nicht, dass ich nicht weiß, dass es Gorms Kapelle gibt. Ja, hallo? Das ist der Sadomaso-Club, so habe ich ihn genannt. Das war sehr, sehr gut. Ja, ich habe Fable 1 auch durchgespielt auf gut. Ich habe meine Schwester am Ende nicht gekillt. Spoiler, by the way. Aber du kriegst so ein schönes Ding dafür. Hab das Scheißschwert vernichten lassen. War mir egal, meine Schwester ist am Leben. Ja, alles ist super. Ja, und dann gab es ja noch den DLC in den verschneiten Landen da. Richtig, ja. Der war auch schön. Aber was passiert eigentlich? Das waren The Lost Chapters, ja. Ist irgendwas Spektakuläres? Lohnt es sich, die Schwester am Leben zu lassen? Nö, ihr seid dann selber ein Happy End. Du hast dann einfach nur das Happy End, aber im Endeffekt, der einzige Unterschied ist am Ende des Tages, ob du das Schwert in der Hand hast oder nicht. Okay, ich habe mich richtig entschieden. Weil du kriegst ja erst im DLC, kriegst du ja das Gegenstück dazu, das gute Schwert, Avos Trainer, wie auch immer das Ding hieß. Das konntest du dann ausgraben, das wurde der Heldengilde einfach vergraben. Ja. Ja. Wow. Das kannst du halt, wow. Ja, kein Scheiß. Wenn du weißt, wo es ist, kriegst du es am Anfang des Games. Und damit kannst du dann in die DLC-Lande aufbrechen, wo du dann auch nochmal einen neuen, viel cooleren Helm für deine goldene Plattenrüstung kriegst. Ja. Boah, jetzt krieg ich richtig Bock, also es war schon zu spielen auf gut. Es war ja auch, es ist ja auch Xbox Exclusive und Windows Exclusive gewesen. Also Teil 1 ist ja und heute Teil 3, Teil 2 gewesen. Gab's ja natürlich. Es ist ja, immer noch. Das gehört zu den wenigen exklusiven IPs, ja. Soweit ich weiß nicht, ob die auf dem Game Pass nur für die Konsole sind oder auch für PC sind, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, der zweite ist auch wieder nur für die Konsole, ist ja wurscht. Dennoch, der erste war gut. Kommen wir zum zweiten Teil, den Nachfolger. Der erste erschien übrigens 2004 und der zweite erschien 2008. Fable 2, oder wie ich ihn gerne nenne, Wirtschaftssimulation, gell? Weil du tatsächlich unglaublich viel Geld machen kannst in diesem Geld. Vor allem von Anfang an. Überlegen. Es gibt irgendein Minispiel, das wirklich den höchsten Umsatz pro Zeit hatte. Ja, du hast ja die ganze Zeit diese Nebenjobs gehabt. Du konntest einmal ein Schmied sein, glaube ich, ne? Du konntest Holz hacken. Schmied backen und Leuten Bier geben. Ne, und Holz hacken, oder nicht? Und Holz hacken, ja. Backen, Holz hacken und Leuten Bier geben. Und Schmied. Und Bier geben war der höchste, war glaube ich der höchste damals zum Easy Money Making. Bier ging am schnellsten. Bier ging am schnellsten für Money Making. Das Schöne ist ja, bei der Xbox-Version war, den zweiten gab es auf der Xbox, wenn du deine Xbox ausgemacht hast, aber nicht komplett aus, sondern sozusagen im Standard-Ding gelaufen lassen, also halt im Leerlauf was laufen lassen, lief das Spiel weiter. Und du hast immer mehr Geld gekriegt. Oder du konntest es natürlich auch viel besser machen und die Zeit mal eben vorstudieren für 3 Jahre. Da hast du deine ganze Miete von den gekauften Häusern einfach auf einmal ausgezahlt gekriegt. Aber du brauchst ja erstmal das richtig. Geld, um dir die Häuser zu kaufen. Was, ja, da hast du einfach Bier eine Stunde bei. Ja, das hast du eine Stunde, zwei, drei Stunden gegrindet, dann hast du ja alle Häuser in dir da gekauft, hast 3 Jahre vorgespult und warst reich. Ja. Richtig. Aber es wäre genau so haben wir das gemacht. Das sind wie Leute, die in Sims Geldcheats eingeben. Ich hatte zweiten Teil eigentlich ein viel größeres Problem. Wenn du da, ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob das von denen beabsichtigt war, aber wenn du deine Muskeln voll gemacht hast, also du kannst ja deine Körperattribute maximieren, und wenn du deine Muskeln voll gemacht hast, dann warst du fett. Du warst nicht voll muskulös, du warst fett. Hast ein dickes Doppelkinn gekriegt, von jetzt auf gleich, vorher bist du der schlankste Schlank-Heini, der schlankesten Heinis gewesen und machst deine Muskeln voll. Doppelkinn und alles. Und denkst, what the fuck? Und ich habe den Rest des Spiels damit verbracht, die ganze Zeit dieses Schlankmachessen zu essen. Das hat nicht geholfen! Ansonsten mag ich's. Was ich sehr geil fand, war bei Fable 2 unter anderem erstens mal, die Story fand ich sehr gut. Den Anfang finde ich so dramatisch genial gemacht. Wo du mit deiner Schwester Rose in den Gassen rumläufst und ihr seid halt arm, ihr habt kein Geld. Und so ein Ihr trefft so einen Händler, der verkauft eine Spieluhr, der sagt, die könnte Wünsche erfüllen. Und du tust halt, du machst halt so kleine Anfangsmissionen, tust halt das Geld zusammensammeln und benutzt diese Box, sie beginnt zu verschwinden. Deine Schwester wünscht sich ja, dass hier dieses Schloss kommt. Und dann am selben Abend kommt in dieses Schloss, alles ist super. Der Lord Lucian ist ein unglaublich netter Mensch. Der dann deine Schwester erschießt und dich aus dem Fenster schmeißt. Für das Heldenblut, was durch deine Venen läuft, ja. Für das Heldenblut, das fand ich so krass. Ich meine, der Anfang allein, dass er einfach deine Schwester töten. So, ja. What the fuck, ihr Bastard. Das war ja hier am Anfang auch schon mit den kleinen Missionen, wo du, waren es 5 oder 10 Gold, die du erwirtschaften musstest? 5 Goldstücke brauchst. Und du konntest dich jedes Mal entscheiden, wie kriegst du diese 5 Gold wieder, gut oder böse? Ja. Und tatsächlich dort war ich getriggert, das gute Ende zu nehmen, weil ich da oftmals mehr gekriegt habe als durch Böse. Also in der Gesamtsumme und dann ist halt es aufs Gleiche rausgekommen, aber das Gute fand ich viel belohnender als diese bösen Dinger. Ja, ich muss immer aufs Maul hauen. Hatte ich im ersten genug. Und du wirst halt dann von Theresa gefunden und die bringt dich halt in dieses Camp und dann geht's halt los, da kannst du wieder anfangen, bist du gut, bist du böse und so weiter und so fort. Du suchst halt nach drei Helden, glaube ich. Soweit ich noch weiß. Ich fand's super, spielerisch fand ich's gut. Sehr witzig fand ich, es gab damals die Möglichkeit, dass die Leute dich gerufen haben. Zum Beispiel war ja auch im ersten Teil, wenn du Hühner getreten hast, haben sie dich Hühnchentreter genannt. Nee, da konntest du dir Du kannst dir die Titel kaufen, wie sie dich nennen. Und die Titel kaufen. Du konntest dich Hühnerschreck nennen, dann haben die dich darauf angesprochen. Hühnerschreck, ja, genau. Erschreckt dir vielleicht Hühner? Und es gab im zweiten Teil aus irgendeinem Grund eine Korrelation mit Halo. Du hast das Halo-Schwert gekriegt, unter anderem. Das gab es als DLC. Konntest du dir das Halo-Schwert erholen. Und du hast dir den Titel Master Chief kaufen können. Und die haben dich Master Chief genannt. Warum nicht? Nee, das fällt sowas wie ganz süß. Ja, sehr schön fand ich auch auf Deutsch sehr gut übersetzt, finde ich. Gute Sprecher. Auf Englisch ist das Witzige, die sprechen alle mit einem fürchterlichen englischen Akzent. Das ist wunderschön. So British. Weil spielt ja, richtig, British Akzent. Spielt ja in Britannien. Die Games und das ist richtig schön. Stephen Fry ist da öfters dabei mit. Der spricht da. Simon Pegg spricht unglaublich viele Leute. Er spricht einen Typen in dem Game, in Teil 2 und Teil 3. Also ein Haufen britischer Stars haben sie dafür gekriegt gehabt. Kommt halt im Deutschen wenig rüber, weil im Deutschen ist halt, ja. Ich finde es halt schade, dass im Deutschen nie irgendwie Slangs, weil das ist immer Hochdeutsch sein muss. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ja, das fand ich immer auch schade. Sie trauen sich halt selten. Halt cool. Ja, was willst du mal? Was willst du für den schottischen Akzent hernehmen? Bayerisch? Ja. Plattdeutsch. Stell dir vor, da kommt Gimli um die Ecke. Jo, mal! Die siehst du halt so. Ja, wie bei die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug. Die zwei Schwarzen, die beide Bayerisch gesprochen haben. Das ist großartig. Das war so. Aber jetzt lass das mal auf dich wirken. so ein Gimli, der bayerisch oder plattdeutsch spricht. Ja, dann eher plattdeutsch, das klingt wenigstens härter, ja. Ja. Du musst mich werfen, was? Du musst mich werfen, du sagst nicht dem Elf, bitte. Sag's bitte nicht dem Elf. Nur ich glaube, plattdeutsch, da verstehst du viel weniger als bayerisch. Ja, musst du schon so ein Aushilfsplattdeutsch nehmen, so nee. Hier wie bei Hausmeister Krause oder so. Ja? Arrogant, du musst mich werfen, aber sag's bitte nicht dem Elfen. Ne, wa? Mäuse, du musst mich werfen. Muss mich werfen. Mäuse, du musst dich werfen wieder, sag's nicht mehr Elfen, okay? Du, Gimli, tu das Not, dass ja, ich dich jetzt werfen muss? Gimli, tu das Not. Die Orks, die sind im Keller. Es tut Not. Die Orks sind im Keller. Es tut Not, dass du mich werfen musst. Der Gimli ist dann ja. Der Ostdeutsche. Der Westdeutsche, würde ich sagen. Orlando Bloom, wie heißt deine Rolle? Legolas. Mhm. Legolas ist der Ostdeutsche. Ja, um Gottes Willen. Legolas, was sind deine ostdeutschen Augen? Spring nach außen, Gott. Da denken, der Hobbit der Eisenjord. Also ich finde, das hätte sehr viel Charme. Da denken, der Hobbit der Eisenjord. Der Eisenjord. Ich glaube, dann wäre ich niemals bei den Filmen eingeschlafen. Fable allerdings, um da so zurückzukommen, wie fandet ihr den zweiten Teil, wenn ich fragen darf? Entschuldigung. Solide und aufgrund dessen, dass er mich nicht so viel geärgert hat und er tatsächlich 3 Endoptionen gegeben hat, besser als den dritten, aber der dritte haben wir schon erörtert, warum ich da eine eigene Meinung davon habe. Ja. Ist eher wieder Bug getriggert. Wie hast du das, Jürgen? Ich persönlich mag den zweiten. Wie schaut's bei dir aus, ich fand ihn ziemlich cool. Ich mochte, dass du da, das war das erste Mal, dass du auch deinen Hund dabei hattest, der auch Schätze für dich gefunden hat. Ja, richtig. War eine sehr nette Mechanik. Der Hund ist dann irgendwie auch ein Stück weit ans Herz gewachsen, finde ich, obwohl er auch das Gebelle während des Kampfes genervt hat. Du bist gerade mit am Kämpfen und der bellt so, da ist ein Schatz. Ja, ich weiß! Motiviert dich, den Kampf schneller zu beenden. Ja. Aber an sich, die Story war auf jeden Fall nett gemacht. Auch dieses Ganze, wo du dann in den Gefängnisturm für längere Zeit warst, glaube ich, ne? Ja. Und wenn du dann zurückkommst und auch mit den verschiedenen Helden, das war schon alles ziemlich cool gemacht, fand ich. Und das Gute und Böse war ein bisschen besser ausgearbeitet. Und auch die Interaktion, du hast ja. Das war ja das, wo du das große Rad hattest, wo du halt deine Emotionen einzeln raussuchen konntest, glaube ich. Du hattest dieses Auswahlmenü, wo du deine Emotionen aussuchen nicht konntest. Nicht so wie beim ersten Teil, wo du alles nur auf die Kürzel erstmal hast legen müssen. Richtig, ja. Und du konntest auch dass die Dorfbewohner dich lieben, konntest du, keine Ahnung, auch sie, glaube ich, angucken. Und dann konntest du schauen mit den Stats, was sie mögen, was sie nicht mögen. Und ich fand es immer weird, dass sie es gemocht, wenn sie angefurzt wurde. Das war die so, okay, gut, dann stellen wir uns halt mal die Hauptstadt. Also, yeah, yeah! Und du konntest, glaube ich, bei den Emotes konntest du auch, glaube ich, gedrückt halten, um es noch länger zu machen und da den mächtigen Superfurz oder was auch immer rauszulassen. Ja, und wenn du es versaut hast, hast du dir die Hosen gekackt. Aber das war schön. Ja, es hat so einen ganz eigenen, Fable hat einfach seinen ganz eigenen Charme. Ja. Und seinen eigenen Humor. Aber ich muss tatsächlich sagen, in Fable 2 ist mir die Endentscheidung wirklich bis heute noch nachträglich hängen geblieben. Ich habe es ja nur einmal durchgespielt. Oh Gott, war das schwer. Das war ja... entweder ich kriege ganz viel Cash oder meine Familie wird wiederbelebt oder mein Hund. Nein, Cash, Familie oder die Opfer von dem Bösewicht. Also ach, Familie bei dem Hund mit drin. Entweder die Unschuldigen wieder... Oder du wählst die Liebe, dann kriegst du alle Familienmitglieder, also bist eigentlich ein Egoist, weil du nur deine Leute wiederbelebst. Oder Cash. Und Cash hat mich so gar nicht interessiert. Aber ich fand es echt knifflig, mich zu entscheiden zwischen die mir wirklich übers Spiel ans Herz gewachsen sind, wie der Hund, oder die Opfer. Ich bin für die Allgemeinheit. Verfolgt mich bis heute. Ich hätte es ein zweites Mal spielen sollen. Ja, ich habe mich auch für die Allgemeinheit entschieden und habe dann im Endgame meinen Hund vermisst. Ja. Weil die haben es ja extra dramatisch gemacht. Kurz bevor du in den Endfight gehst, schmeißt sich ja der Hund aus irgendeinem Grund vor eine Kugel für dich und ist halt einfach dood. Spoiler. Damit die Entscheidung noch dramatischer wird. Ja, und du dir danach denkst, ich will aber der Gute sein. Und du bist im Endgame und denkst dir, oh, mir fehlt weil, bei deiner, offen, bei deiner Töne, die wäre es nur die Schwester gewesen, wäre es dir nicht so schwer gefallen, glaube ich, ja. Ja, habe ich ja im ersten Teil schon gegen ein Schwert getauscht. Ich habe in dem Teil mich dafür entschieden, die Liebenden des Helden, also meine Schwester und mein Hund, wieder zu beleben, weil ich dachte mir so, die anderen Opfer sind tot, wenn ich die jetzt zurückbringe, das gibt nur Chaos. Das war für mich logisch. Am schönsten finde ich immer noch in Fable 2, dass während er mit dir redet und seine unglaubliche Sprache hat und dies und das, kannst du ihn einfach abknallen und er fährt nach unten. Das fand ich großartig. Das finde ich bis heute super. Das ist eines der besten Endkämpfe. Oh, hier und ich bin... Hat so ein bisschen ja, was du. Von jetzt Indiana Jones mit dem Schwertkämpfer, den er einfach abknallt. Ja, richtig, ja. ich fand es super. Ich hab jede Menge Spaß gehabt damit. Ich fand es auch super, dass du dann so unglaublich reich bist und dir dann im Prinzip alles kaufen kannst, was du willst, vollkommen egal. Fand ich wirklich gut. Und danach, es gab noch ein paar DLCs, die habe ich jetzt nicht lang gespielt. Da gab es auch, glaube ich, nur legendäre Items zu holen, oder nicht? Es gab auch noch so ein extra Gebiet, aber das war nicht sonderlich interessant. Es war so, meh. Das war doch so, wo du mit den Jahreszeiten spielen konntest, irgendwas, meine ich mich zu erinnern. Ja, ja, richtig. Ja, ja. Konntest mit den Jahreszeiten spielen und beschaffst. Es war ganz nett, aber das war es dann auch wieder. Dann kommen wir zu dem letzten Teil. Bis jetzt letzten Teil, fast letzten Teil der Reihe. Und zwar von der Hauptreihe zumindest. Das war Fable 3. Das kam 2010. Ja. Für die Xbox 2011. Und 2011 für PC, so weißt du. Weil du jetzt sagst, es kam für PC. Ich will es mögen, ich will es mal gut durchspielen, flüssig durchspielen. Weil mir die Welt und alles so gut gefällt. Aber ich... Ich finde dieses, in diese industriale Revolutionszeitalter so interessant und so gut gemacht. Ich mochte ja allein die Intro-Sequenz, die total charmant gemacht war. Ja, mit dem Huhn, das war so geil. Ich bin aber leider nie über das erste Spieldrittel hinausgekommen, weil dann der Speicherstand weg war oder zerschrottet oder du musstest früher wieder anfangen oder dann hat auf einmal der Login nicht mehr funktioniert. Ja. Es war so furchtbar grausam zu spielen. Du hättest das einlegen müssen und an einem Rutsch durchspielen. Die Spielewelt ist nun das frühe 19. Jahrhundert angelehnt, die Zeit der industriellen Revolution. Mit Backsteinfabriken, Dampfmaschinen und hungernden Arbeitern. Yay. Yay. Uniform. Ganz Waffen. Normale Probleme. Hoch auf hungernde Arbeiter. Und das Ganze erinnert sehr an Napoleon, finde ich. Also so und man spielt diesmal einen Prinzen. Ja, man spielt oder eine Prinzessin. Prinzen, der auch ja, das stimmt. Ja, den zweiten Teil hast du ja auch schon, das haben wir gar nicht gesagt. Da hast du auch das Geschlecht aussuchen können. Stimmt, ja. Und der oder diejenige darf dann sich dann entscheiden, ob sie der Held für alle ist oder das letzte Stück Scheiße. Was am Anfang hervorragend symbolisiert wird mit, oh, euer Gnaden, würdet ihr vielleicht das hier unterschreiben, damit es den Armen besser geht? Mach ich. Du nimmst dieses Ding und reibst dir damit den Arsch ab und lässt es in seiner Hand fallen. Das kannst du machen, oder du kannst es unterschreiben. Sehr schön fand ich gleich am Anfang die Entscheidungsmöglichkeit, die du hast, wo ich mir dachte, so, what the fuck? Alter Schwede! Und das sind keine einfachen Entscheidungen für den Anfang des Spiels. Ja, entweder wir töten deine Geliebte oder wir töten diese random Bauern, die angeblich eine Revolution gründen wollen. bitte was? Ja, die töte ich jetzt. Wieso? Because meine Freundin. Weil mir danach ist. War das nicht sogar, dass du dann deine Freundin gerettet hast, statt die anderen? Ist übrigens Michael Fassbender gewesen, dein Bruder. Der hat den gesprochen. Auf Englisch. Echt? Ja, der hat den gesprochen auf Englisch. Ja, ja. In dem Cast ist dabei John Cleese, Bernard Hill, Stephen Fry, Ben Kingsley. Sir Ben Naomi Kingsley. Harris. Unfassbar. Sir Ben Kingsley, der hat Sabine gesprochen. Nicholas Holt, Simon Pegg, Michael Fassbender, Zoe Wandermaker, Edward Hardik, David DeCasey und Sean Pedry. Also, besser gesagt, auch der Sean Peterwee ist der Butler gewesen aus von Bruce aus Gotham. Der hatte unter anderem auch mitgesprochen. Und die haben, das ist halt unglaublich guter Cast. Ich hätte, muss es doch und, mal auf Englisch durchspielen. Ja, es ist sehr, sehr gut. Obwohl es auf Deutsch gar nicht schlecht war, aber es ist ja, das ist ja ein Stell dich ein, der großen Synchronsprecher, heilige Scheiße. Ja, der große Schauspieler aus England vor allem. Sehr, sehr wäre damals gemacht. Größer gewesen, wäre Harry Cavill Anfang bestimmt auch dabei gewesen. Ja. Der hat es bestimmt gespielt, der alte Nerd. Ich fand den Anfang schon so krass einfach nur, dass du halt wirklich diese krasse Entscheidung am Anfang hast. Tötest du deine Geliebte oder tötest du die Dorfbewohner? Und das ist halt so, wow. Unschuldige retten oder Vögel. Unschuldige retten oder Vögel. Retten oder Vögel. Unschuldige retten oder Vögel. Man braucht Wirtschaftssimulation. Ich könnte mehr Vögel, wenn ich die Unschuldigen hätte. Du könntest noch mehr Vögel, wenn du richtig viel Geld hättest. Da war es schwieriger übrigens. Da ging das nicht mehr mit dem Trick, aber dass du deine Xbox anlässt. Aber es war auch gut, dass das nicht ging, weil Geld, soweit ich mich erinnere, war sehr wichtig in dem Spiel. Ja, aber der hat innerhalb von, ja, keine Ahnung, 10 Spielstunden gefühlt schon das ganze Land einfach gehört. Und du musstest dann finanzieren. Ja, wenn du es richtig angestellt hast. Ja, du musst halt 2 Stunden, da hast du ja noch mehr Minispiele gehabt. Du konntest ja, ich glaube, ein Bade sein, also Gitarre spielen oder sowas. Und je länger du das gemacht hast, desto höher war dein Geldmultiplikator. Und dann hast du deine ersten Häuser gekauft. Ja. Und dann hast du einfach weitergespielt und noch mehr Häuser gekauft und weitergespielt und noch mehr Häuser gekauft. Und dann hat er innerhalb von 10 Stunden dann ganz Bowerstone gehört. Ja, und wenn du halt gut sein willst, wenn du quasi dann der Herrscher bist, kostet das Geld. Aber hallo. Wie halt es wirklich Geld kostet, wenn du deine Bevölkerung zufriedenstimmen willst. Ja, du hast dann gemerkt, nachdem du dann, später Spoiler, deinen tyrannischen Bruder dann halt vom Thron gestoßen hast. Ich habe ihn übrigens leben lassen. Ja, ich auch. Nachdem du ihn vom Thron gestoßen hast, hast du dann gemerkt, ja fuck, ist ja doch nicht so einfach, wie das aussieht, ne? Ja, scheiße. Und das Schöne ist, egal was ich so geil finde, ist, dein Bruder hat halt nur so dermaßen krass reagiert, weil er diese Dunkelheit aufhalten wollte, die eigentlich auch noch auf dich zukommt. Ja. Diese unglaublich krasse Dunkelheit, die ja auch noch, deswegen, er wollte sie aufhalten. Ja. Deswegen hat er sich so verhalten. Er musste sich entscheiden. Entweder gehe ich brachial dagegen vor und rette sozusagen alle, ne? Mit ein paar Einkerbungen, die ich halt machen muss, weil ich kann nichts dagegen tun. Oder ich bin gutherzig und versau mir damit alles. Nein, du kannst aber also mit Gutherzigkeit, also zumindest wenn du selber am Drücker bist, auch es tatsächlich schaffen. Wichtig ist nur, wie viel Cash du hast. Ja, richtig. Das war das einzige Problem, was du brauchst halt kein Cash. Bei deinen Entscheidungen musst du immer darauf achten, habe ich noch genug Cash, kann ich eine schlagkräftige Armee ausheben oder nicht, um dieses Dunkle aufzuhalten. Und entweder bist du selbst dann wieder ein Tyrann, um es etwas einfacher zu bekommen, oder du bist ein wohlwollender Herrscher und hast es dann halt ein bisschen schwieriger. Ja. Aber dann war ich ja relativ weit halt schon. Ich dachte immer, das war nur das erste Drittel, das ich geschafft habe. Das klingt sehr, als wärst du ganz kurz vor Finale gewesen. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgeht, aber ich weiß, dass man in das Land alles stecken konnte. Du konntest ja wirklich ein Land aufbauen. Und ich dachte, jetzt geht das Spiel los. Also nachdem du das Ding dann fertig hast, nachdem du deinen Bruder dann vom Thron gestoßen hast, macht das Spiel einen Zeitsprung. Ja, aber dann kommt ja dieses auf, dass der Bruder nur das Böse aufhalten wollte. Und das ist deine Aufgabe. Ja, genau. Und ich dachte, okay, erster Teil vom Spiel erledigt. Nope, das ist was durch. Das ist der Anfang vom letzten Drittel. Wenn es überhaupt noch ein Drittel ist. Danach musst du, glaube ich, noch ein paar Sachen erledigen. Du musst eigentlich nur ein paar Entscheidungen treffen, noch 2 Dungeons machen und dann war es das mehr oder weniger. Ja, das war's. Dann musstest du am Ende gegen jetzt bringt mich gegen dein Hauptmann, General, Dude und besten Kumpel eigentlich. Ja, den musstest du dann leider töten, weil er dieses Zeug in sich eingenommen. Nein. Doch, den musst du. Er hat das Böse mit Absicht konsumiert, damit du ihn abschlachten kannst. Was sagt mir, dass man ihn wiederbeleben kann? Ja. Der Walter. Nein, ja, ich habe ihn geliebt. Du konntest Walter nicht retten, meines Wissens. Oh. Weißt du übrigens, wer Walter gespielt hat? Ja? Bernhard Hill. Und Bernhard Hill ist unter anderem hat er gespielt, soweit ich weiß, Gimli? Nein, das ist John Rhys Davies. Nein, wen hat er gespielt? Oh, nicht Bernhard Hill auch. Nein, der sagt mir doch irgendwas. Warte mal. Nein, der Scorpion King war dabei. Ist ja fast das gleiche wie Herr der Ringe. Daher kenne ich ihn. Nein, der war in die zwei Türme und Rücke des Königs dabei. Nur, was wen hat er gespielt? Der Therion. Theodin. König Theodin. Theodin. War er. Theodin. You König have Theodin no power here. Ja, genau der. You have no power. Den hat er gespielt. Also hast du im Prinzip König Theodin umgebracht. Danke, jetzt willst du erst recht nicht nochmal spielen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich froh sein soll, dass ich es fast durchgespielt hatte und erlebt noch. Nein, es hätte dich nur traurig gemacht. Lass es sein. Ja, es war ein sehr, sehr schade. Vor allem, es endet danach auch eigentlich. Also, zwar ist das Königreich gerettet, aber irgendwie hast du dieses flaue Gefühl im Magen, dass du deinen besten Homie umgebracht hast. Und das Spiel hat dir da auch keine Wahl gelassen. Also, du konntest auch nicht anders sagen. Endet es nur gut oder böse, je nachdem, wie schlagkräftig deine Armee ist. Ja, wenn du nicht genug Kohle hast, dann endet es einfach damit, dass du überrannt wirst und alle sind tot. Okay, und ansonsten ist dein bester Homie tot und alle anderen sind glücklich. Genau. Was denn? Genau. Wie im zweiten Teil. Entweder du opferst deinen Hund oder alle sind glücklich. Ja, aber da hab ich die Wahl. Oder wie im ersten Teil. Entweder ich krieg die Macht oder die Schwester. Aber ich hab die Wahl. Und da ist ja einfach mein Homie tot. Egal, was ich tue. Ich mag den dritten Teil sehr, weil erstens liebe ich dieses Szenario mit dieser mit diesem 19. Jahrhundert-Style, mit dieser Industrialisierung, finde ich jetzt sehr, sehr geil gemacht. Auch wenn es zu Fable an sich passt und dass die Zeit immer weiter vorangeschritten ist, ich mag trotzdem das Malerische aus dem ersten Teil lieber. Kann ich mir verstehen, ja, auf jeden Fall. Ich finde die äußerliche Entwicklung des Helden, finde ich, das sehr dramatisch im Denken, je nachdem, wie du gut oder ob du böse bist. Es sieht so krasser aus, einfach nur. Das haben sie gut gemacht. Die Waffen finde ich unglaublich geil, vor allem die Schusswaffen. Finde ich in dem Teil richtig gut. Ja, vor allem, weil du mal wirklich eine Auswahl hast. Ja, richtig, weil du eine extrem große Auswahl hast. Und weil du lustige Sachen machen musst, um die Schusswaffen aufzuleveln im dritten Teil. Wie zum Beispiel die beste Schusswaffe in diesem Ding ist so eine Flinte gewesen. Um die aufzuleveln, musstest du 100 Dorfbewohner erschießen. Random. Okay. Wer braucht schon gute Punkte? Ich brauche die beste Knarre, tut mir leid, Bro. Puh. Ja, jetzt gehen wir zu dem Händler, geben kurz Geld aus und sind alle unsere Punkte sind wieder da. Hervorragend. Nichts ist. Ich gehe einfach schnell zur Kirche, spende Geld und ich bin wieder gut. Ja, wie in wahrem Leben. Ist ja im wahren Leben ja auch so. Es ist so, wenn du den katholischen Gott anbetest, du kannst machen, was du willst, wenn du danach ehrlich um Vergebung betest. Genau. Früher war das noch einfacher, dass du einen Absolutionsbrief gebraucht. Gott, das konnte so einfach sein. Auf jeden Fall, das Spiel ist finde ich, persönlich gesagt, finde ich super. Ich mag dieses Szenario, ich mag die Geschichte, finde ich besser umgesetzt als die Geschichte im ersten Teil und zweiten Teil ist immer noch gut, aber im dritten Teil finde ich es halt viel besser umgesetzt, allein schon wegen dem Anfang. Der Anfang, so eine harte und ich mag Entscheidung auch, wenn da musst. Der Plot-Twist langsam eingeleitet wird, wenn du in diesem fernen Land bist und diese Dunkelheit auf einmal auch auftaucht. Also das fand ich inszenatorisch, jetzt im Rahmen von Fable, das haben wir schon in jedem Spiel besser gesehen. Aber die Atmosphäre war sehr dicht. Ich finde Fable auch sehr, sehr düster. Ich muss halt sagen, mir hat es immer mehr Freude gemacht und das kam ja dann leider nie, wie der Sprung von 3 zu 4 dann noch wird. Das hätte mich echt gejuckt. Weil ich finde schon, jedes Spiel ist an sich da immer gewachsen, auch wenn mir der erste bei weitem immer noch am besten gefällt. Das ist, glaube ich, eher Nostalgie und dieses Malerische. Aber der dritte, der hat mich, wenn ich nur Fable und das, was ich gespielt habe, anschaue, echt gepackt. Das ist also Platz 2, wenn ich nur das Spiel berücksichtige. Mit den Problemen, die du am PC hattest, würde ich sagen, kauft euch eine Xbox und spielt's da. Absolut. Absolut, ja. Es gibt den Game Pass, die bleiben für Ewigkeiten in Game Pass, das ist Microsoft. Und eine coole Sache, die wir noch nicht erwähnt hatten, du kannst sogar einen anderen Spieler online heiraten. Stimmt. Nicht mehr, die Server sind down. Aber früher konntest du es. Aber hattest du nicht früher sogar in Fable 3 irgendwo noch so eine. Aber war das nicht ein Achievement, dass du einen anderen Spieler heiraten musst? Weiß ich nicht, ich glaube, es gibt eins. Ja, aber die Server gibt es halt nicht mehr, also die Server sind nicht mehr online. So viel zum Thema, aber es ist Microsoft. Ich weiß trotzdem. Du konntest sogar eine Art Multiplayer-Modus, das mit 200. Ja, yeah, und dann, wenn du zu zweit die ganze Zeit unterwegs warst, konntest du deinen Homie sogar einen Heiratsantrag machen. Soweit ich weiß, ging das erstens so mit dem. Achso, warte, es geht immer noch, wenn du einen zweiten Controller anschließt, dann kannst du sozusagen mit zwei Leuten rumrennen. Ja, aber das ist dann Dummy. Ja, nur halt online funktioniert es nicht mehr. Ja, nur halt online funktioniert nicht mehr. Aber den kannst du dann trotzdem dann heiraten, soll ich was für das Achievement. ja, und dann haben wir uns alle gefreut und dann so, oh, nice, Fable war schon gut. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt bringen wir Fable 3 noch für PC. Und also, ja, super, Fable 3 für PC. Und dann hat sich der Peter Molyneux in das wohl dümmste Gimmick der Welt verliebt. Anscheinend, oder Microsoft hat sich das dümmste Gimmick der Welt verliebt, und zwar erinnert ihr euch noch an die großartige, weil du bist der Controller. Microsoft Kinect. Und ich mir dachte, Microsoft Kinect, the next big shit. Ich hab's gehasst. Es war so dumm. Es war so unglaublich dumm. Kennt ihr noch Altoy? Wir haben das ganz leicht weiterentwickelt. Ja. Kennt ihr noch Altoy? Ja, es hat damals nicht funktioniert. Das war auch kacke. Das war eine langweilige Spielesammlung. Hier, wir machen extra Spiele dafür, wie zum Beispiel das neue Fable. Wir wollen das neue Fable nicht dafür. Ja, aber ihr kriegt es so. Wir wollen es doch nicht. Pech! Ich will das neue Fable auf einer Konsole haben. Also, Metacritic technisch ist echt nicht gut angekommen. Surprise! 61 von 100. Dafür gab es auch Leute, die gesagt haben, 9 von 10, boah, best game ever. Aber es war einer. Die anderen waren so. Ja, also es sind die drei Leute, die Geld für Kinect ausgegeben haben. Ich meine, ich habe die Kinect-Kamera zwar auch gehabt, aber das war, weil ich auf die Xbox 360 Slim gewechselt habe und da war die einfach dabei. Aber ich habe die nie angeschlossen. Erinnert ihr euch an das großartige Ding mit der Kinect? Ja! Ihr braucht die Kinect für die 360, für die Xbox One. Das funktioniert sie nicht, ja. Das funktioniert sie nicht. Gut, das Spiel gab es noch für die 360, aber dennoch. Ihr braucht die Kinect, ihr müsst euch da immer anmelden, ihr müsst euch zeigen, damit ihr angemeldet seid, damit ihr das seid. Und Spiele könnt ihr nicht weiterkaufen. So, fickt's euch. Ja, gut gemacht, Microsoft. Damit hast du dir richtig schön ins Knie geschissen. Mit der ersten Pressekonferenz gleich den kompletten Konsolenkrieg aufgegeben und alles. Und so wurde Sony kompletter unbestrittener Marktführer. Bis heute. Heute wollen alle auch immer nur die PlayStation haben. Die Xbox geben sie alle nach 3 Monaten wieder zurück. Autsch. Ich weiß es, ich arbeite an der Quelle und alle. Ja, die Xbox, kann ich die bei euch verkaufen? Ich habe die jetzt schon 3 Monate nicht benutzt und habt ihr vielleicht eine PlayStation? Oh, das ist schon traurig. Das ist extrem traurig. Tja. Eine Marketing-Entscheidung, die falsch läuft. Was baust du auf so ein Ding, was aussieht wie ein Kühlschrank mit Aschenbecher oben drauf? Egal. Lieber ein Heizlüfter. Yeah. Lieber ein Heizlüfter, richtig. Ja, du hattest halt, also gespielt selber habe ich es nicht. Hast irgendeiner von euch mal angehört oder gesehen irgendwie? Nicht wirklich. Nirgendwo, okay. Ich habe es nicht mal in freier Wildbahn irgendwo gesehen. Ich habe nur gehört. Ich behaupte immer noch, das sind Gerüchte. Kacke. Lügen und Täuschungen. Lügen und Täuschungen. Der Marketing-Gag von Microsoft, um das Gerät zu verkaufen. Dann gab es noch, also es war im Prinzip so ein Kinect-Ding, was kein Mensch was braucht. Was denn? Es gab doch auch Dragon Ball Z für Kinect. Ja, das auch so wunderbar funktioniert hat. Dann gab es noch Fable Heroes. War das noch erschienen? Erinnert ihr euch daran noch? War das noch etwas, was ewig verschoben wurde und dann doch nicht mehr kam? Ich dachte auch, dass das gar nicht kam. Es kam 2012. Echt? Und hatte nur, es war so ein Beat'em-up-Kampf-Game. Es war kompletter Schrott. Wollte kein Mensch haben. Es war so ein Indie-Ding auf dem Arcade. Allein hättest du den Zeitpunkt nicht schon weg? Nee, die gab es zu dem Zeitpunkt noch. Das letzte, was Lionhead gemacht hat, war Fable Anniversary als Abschied. Hm. 2014. Und das habe ich geliebt. Fable Anniversary war wirklich, super, war ein wirklich mit Herzblut gemachtes Remake. Ja. Ja. Dinge, die man sich heute wünscht. Square. Gibt's übrigens auch gerade, ich sehe. Leine. Gibt's übrigens gerade auch. Komm bitte wieder zurück. Macht Remakes. Gibt's übrigens gerade auch für einen Zehner auf Steam. Nur so, nebenbei. Leider nicht auf Good Old Games. Aber, ich habe eins gelernt. Spiele kein Fable auf dem PC. Nee, man sollte vier, wenn ich auch will. Es gehört doch da irgendwie nicht hin. Nee, ist ja auch für ein Konsolen konzipiertes Spiel, was nur geportet wurde. Ja, das ist genau wie mit Halo. Es gehört auf die Konsole. Fertig. Ist so. Ja, wie gesagt, die Fable-Reihe ist halt leider damit vorbei, weil die haben sich selbst erschossen. Mit The Journey, glaube ich. Ich glaube, wenn The Journey normal rausgekommen wäre und nicht nur für die exklusiv für die Kinect, hätte es vielleicht noch ein bisschen Anklang gefunden. Vielleicht hätten sie noch ein bisschen was mehr was gemacht. Dann hätten sie vielleicht nicht Fable Heroes machen sollen, sondern nach dem Motto, alle machen gerade Multiplayer-Bullshit, also machen wir das auch. In hässlich und verlangen $10 dafür und werden damit reich. Aber kein dann Mensch funktioniert haben. Fable nicht. Ja, es ist kein Fable. Es gibt Gerüchte über ein Fable Remix, soweit ich weiß, oder? Gibt es doch schon seit Jahren. Das gibt es doch schon seit Ewigkeiten. Es gibt Gerüchte, dass alles geremaked wird. Ja, ich würde es abfeiern. Das wäre schon seit 600 Milliarden Jahren. Ja, bei der nächsten E3 wird auf jeden Fall das Metal Gear Remake geleakt. Ja, und es wird auf jeden Fall von den Leuten gemacht, die, die das Demon's Souls Remake gemacht haben. Naja, am Arsch. Von Blue Byte, genau. Angeblich, also es kommt ein neues Fable von den Forza Horizon Entwicklern, was mir sehr viel Angst macht, ehrlich gesagt. Wie läuft das dann ab? Ist das dann ein lebendes Auto, was ich hier? Ich habe keine Ahnung. Ist das für mich? Spielt das im Cars-Universum? Kennt doch jemand diese alte, die alte Zeichentrickserie Turbo Teen? Nein. Nein? Wo das ist ein Typ, der joggen gegangen ist und ist dann irgendwie runtergefallen in das Labor von irgendeinem Typen und seitdem verwandelt er sich in ein Auto. Müsst ihr mal googeln, das Intro, das deutsche Intro von Turbo Teen. Oh Gott, allein die ersten Bilder sind weil wenn so er, wenn er, das ist irgendwie, ich glaube, wenn er mit heißem Wasser in Berührung kommt, wird er ein Auto, mit kaltem wird er wieder Mensch oder umgekehrt. Und es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Und daran muss ich gerade denken, wo du das gesagt hast. Ein Mensch mit Reifen als Händen und Füßen. Ja, der verwandelt sich halt komplett dann in ein Auto, ja. In einen Sportwagen. Oh Gott, ich erinnere mich daran, das war so creepy, wo er sich verwandelt hat. Oh Gott, ich glaube, ich kenne sogar ein paar Folgen davon, ohne zu wissen, dass es Turbo Teen war. Ja, ja, jetzt habe ich ein paar Chor-Erinnerungen in euch getriggert. Oh Gott, das kam immer zur Zeichentrickzeit damals auf den Kinderkanälen. Ja, das lief dann irgendwann so um 5 Uhr morgens. Das ist so. Wo diese Cartoons liefen. Ja, wo dann das so, da lief dann sowas und Bumpity Boo und so ein Kram, ja. Ja, oh und, Gott. Und wie gesagt, wo du gerade gesagt hast, ja, die Forza machen jetzt Fable, ja, dann machen sie Turbo Teen, super. Oder Bumpity Boo, da musst du als Auto dann an Blumen riechen und bist dann unbesiegbar. Das erinnert mich immer wieder an. Also wenn ich das hier sehe, erinnert mich das an Robin Hood in den Strumpfhosen. Das ist ja ekelhaft. ich habe keine Ahnung, ob es dann dazu noch was irgendwas kommen wird. Auf jeden Fall Fable 4 oder wie gesagt nur Fable ist anscheinend angekündigt worden. Ob es jemals rauskommen wird, wir werden sehen. Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn es heißt, hey Freunde, wollt ihr Fable 1, 2 und 3 nochmal spielen? Ja! Hier Port für alle Konsolen. Hat Spaß. Für alle Konsolen wird es ja nicht kommen, fürchte ich. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie sagen würden, Leute, ihr kriegt Fable 1, 2, 3 als vernünftig gemachtes Remake für die neueste Xbox. Das wäre sogar ein Grund, das Ding zu kaufen und nicht nach 3 Monaten zurückzugeben. Ja, das Problem ist halt, Microsoft lässt sich da irgendwie, hat irgendwie so dermaßen gerade reingeschissen, weil die machen gar nichts. Die machen keine Exklusivdinge. Das einzige Exklusivding, was gerade eben erschienen ist, ist warte mal, wie hieß du das Ding? Meinst du dieses Shadow Drop von gestern? Der Shadow Drop von gestern, richtig. Wie heißt das Ding? Hi-Fi Rush. Es gibt, das ist von den das Leuten, jetzt nur für die Xbox? Ich habe da jetzt nicht so genau nachgeschaut gehabt. Nur für die Xbox und halt für PC. Nur für die Xbox und für PC, sonst gibt es das nicht. Es ist von Bethesda Studios. Das ist das erste Spiel von Bethesda von den Leuten, die Evil Within gemacht haben. Ja, es sah auf jeden Fall ganz lustig aus, muss ich gestehen. Von dem, was ich gesehen habe, sah es von der Ästhetik ganz geil aus mit dem Comic. Hat so ein bisschen was von Look, Sunset Overdrive gehabt, nur halt mit Cartoon-Optik. Ja, richtig. Ja, nur vom Gameplay her sieht das Ding unglaublich langweilig aus. Ich werde es sehen, ich werde es mir mal angucken. Ist es im Game Pass? Es gibt es noch. Ja, ist im Game Pass drin, ja. Shadow Drop Game Pass auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Aber dennoch, wie gesagt, ich hätte Bock. Also wenn man euch fragen würde, wenn man jetzt zum Beispiel dich fragen würde, Jürgen, möchtest du, mach uns ein neues Fable, was würdest du daraus tun? Ich würde halt in die Skyrim-Richtung gehen, die Welt schön offen machen, nur halt mit den skurrilen Charakteren. Dass ich halt keine Ladezeit mehr habe, wenn ich überall unterwegs bin, weil das ist der einzige Flaw, den ich in den drei Teilen dazwischen sehe. Ja, vor allem in Teil 3, die Menüs. Ja, es ist ein absoluter Albtraum. Wie gesagt, die Welt muss jetzt nicht so groß sein wie Skyrim, um Gottes Willen, aber ich hätte gerne eine große, zusammenhängende Welt mit dieser malerischen Atmosphäre aus Teil 1, mit diesen komplett verrückten britischen Charakteren, bitte auch mit dem Humor, Lionhead, bitte kommt zurück. Wenn auch nur für den, wenn auch nur fürs Writing, wenn auch nur fürs Writing, ja, gerne, gerne. Und auch wieder dieses Kampfsystem, was aus diesen drei Bestandteilen besteht, mit dem Nahkampf, der Magie und dem Pfeil und Bogen oder Knarren von mir aus natürlich. Versteckt mir schön viele Dämonentore, gebt mir schöne Aufgaben, damit ich überlegen kann, wie ich die öffnen kann. Und ja, dann ist der Bums ja eigentlich schon fertig. Ja. Was würdest du sagen, Markus? Ich würde mich fast anschließen. Ich hätte aber gerne eine große Welt wie in Skyrim. Einfach nur, um noch mehr Dörfer zu haben, noch mehr Häuser zu kaufen, noch mehr Frauen und Männer zu heilen. Ich würde dann auch gerne Kinder haben. Kannst du auch. Die dann auch wirklich groß werden. Also ich habe da riesen Ansprüche. Ah, okay. An vier, die also wirklich wachsen, wenn du jemand... Du tust gerade so, als hätte Peter Molyneux uns das nicht schon die ganze Zeit versprochen gehabt. Ja, ich will es nur endlich. Ja, und ansonsten will ich tatsächlich wieder Entscheidungen, die mich vor allem auch am Ende richtig quälen. Wo ich 5 Minuten dran sitze, egal was ich mache, ich bin danach traurig. Und das sind die guten Enden. Okay, verstehe. Aber gib mir erstmal die ersten drei wieder. Ja. Und den vierten dann. Wenn man zu mir sagen würde. Und Lionhead, komm bitte zurück. Nicht nur für Storywriting. Macht wieder genauso ausgeflippte Spiele wie früher. Wenn man zu mir sagen würde, Stefan, möchtest du ein neues Fable machen, sage ich nö. Echt nicht? Nein. Bringt mir einfach die anderen Teile bitte auch mal für was anderes aus, als nur für die kranke Xbox. Und dann ist alles okay. Den Rest will ich nicht. Der Rest ist mir egal. Macht die Menüführung Teil 3 besser. Gebt uns die Möglichkeit, das Spiel aus in Englisch zu spielen mit den großartigen englischen Sprechern. Und der Rest passt. Der Rest ist egal, würde ich sagen. Oder was sagt ihr? Ich will aber Harry Cavill in einer Lead-Role als Sprecher haben. Also brauchen wir ein neues Spiel. Wir brauchen den vierten. Ich will auch endlich alles, was uns versprochen wurde, mal haben. Die technischen Möglichkeiten sind jetzt auf jeden Fall da, damit Peter Molyneux endlich das Spiel machen kann, was er immer wollte. Ja. Oh Gott, stell dir mal vor, er würde jetzt das Spiel machen, von dem er immer geredet hat. Oh Gott, wir würden... Was macht der Kerl? Ist er nicht einfach in Rente gegangen? Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. Ja. Oh Gott. Der Jüngste ist auf jeden Fall nicht mehr. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Peter Molyneux ist geboren 59. Ist er geboren. Das heißt, er ist jetzt also um die Mitte 60? Mitte 60 sowas, ja. Ja, also da kann er noch. Ja. Ein Spiel geht letzte, noch. Was er ein Spiel kann er halt. Okay, ein Spiel hat er noch auf dem Füller. Jetzt hat er die technischen Möglichkeiten, sein finales Spiel zu machen. Sein Lebenswerk. Nee, kann er nicht. Hat er nicht, weil das letzte Spiel war Goddess und das Goddess hat er in den Sand gesetzt. Also damit hat er sich auch zurückgezogen. Egal, er kann ja wieder wie der Phönix aus der Asche kommen. Ja. Stefan ruft bei Peter an und sagt ihm, er soll endlich loslegen. Komm, stell deine alte Crew zusammen, du hast jetzt die technischen Möglichkeiten. Nee, dann fängt er an, nochmal Milo zu machen, da habe ich keinen Bock drauf. Jetzt kommt er mit Milo um die Ecke. Erinnert ihr euch noch daran? Das war doch dieses creepy Kinect-Kind, mit dem du direkt interagieren konntest, oder nicht? Oh Gott. Ja, ist oder wie so ich dumm. Es immer genannt habe, der Pedo-Simulator. Ja, richtig, sorry, das war wirklich nur ein Pedo-Simulator. Es tut mir leid. Der spielt dann mit dir und das ist der kleine Junge. Ich so, ach du das Scheiße. Das Ganze erhöht sich an katholische Priester verkaufen, das Game. Ja. Ich will kein creepiges kleines Kind, das mich während dem Spielen stört und sagt, hey, willst du nicht mit mir mal spielen? Verpiss dich! Ich sollte aufhören, den Podcast die ganze Zeit über Katholiken herzuziehen. Also für das Kickstarter finanzierte Spiel Goddess Ernte Molyneux massive Kritik, da er die getätigten Versprechen nicht einhalten konnte. Daraufhin kündigte Molyneux an, sich aus der Pressearbeit, um seine Spiele komplett zurückzuziehen. Ja, aus der Pressearbeit, ja. Aber nicht aus der Spieleentwicklung. Na, daraus hat er sich halt komplett. Das war das Letzte, was er gemacht hat, seitdem macht er nichts mehr. Eingestellte Projekte waren unter anderem Dungeon Keeper 3, was aber angeblich noch kommen soll. Ja, aber. Ah, es gab ja diese furchtbare Neuauslage fürs Handy, stimmt. Ja, dann versuche ich doch irgendwie lieber die alten Teile nochmal zum Laufen zu bringen. Also lieber Peter, wenn du irgendeinen Pressesprecher brauchst, ich opfer mich. Aber gib mir Fable 4. Ach, lass ihn einfach noch mal eine Geschichte erzählen. Früher, als ich noch Spieleentwickler war, damals hat man uns noch geglaubt. Ja, dich hätte man hinstellen sollen und uns hier, na, wie heißt es? Dich hätte Hello Games engagieren sollen für ihr Geld. Nein, er sollte eigentlich anstatt Todd Howard immer auf der Bühne stehen. It just works. Naja, nein, Todd. Nein, stell dir no vor, way. Peter Molyneux wäre da, um dir Starfield zu verkaufen. Oh, damn, das wäre das beste Spiel der Welt. Holy shit. Du kannst auf jeden Planeten, auf jede Stadt gehen und in jeder Stadt kannst du jeden Kiesel umdrehen und kannst jede Frau heiraten, mit denen jedes Kind immer älter wird. Ja, ja, genau. Und dann kannst du dann die Kinder weiterspielen, die Kinder der Kindeskinder spielen. Auf jeden der 10.000 Planeten. Das habe ich 10.000 gesagt. 100.000 Planeten. 100.000 Habe ich 100.000 Planeten gesagt? 10.000 Sternensysteme könnt ihr besuchen. Also auf jeden Fall. Und das Spiel sieht aus wie 400. Nein, das Spiel sieht besser aus als 400. Sieht nämlich aus wie 404. Aha! Alles so, yeah! Und im Hintergrund siehst du das Entwicklerteam auf Toilette kotzen. Das siehst du, also kannst du, hast du einen Blick hinter die Kulisse, hinter die Kamera. Peter, was tust du? Oder Kündigungen einfach nicht. Siehst du nur so den Posteingang bei HR? Fum, fum, fum, fum, fum, fum, fum. Es wäre so geil, das siehst du am ersten Tag die News. Ja, nach der Ankündigung von Peter Molyneux ist das Spiel, hat sich das Studio verabschiedet in den Ruhestand. Microsoft hat alle ihre Aktien abgegeben an Sony. Das erste Halo für die PlayStation ist offiziell in Entwicklung. Studio sucht neue Entwickler. Für neues Molyneux-Spiel. Das Studio. Bezahlung verhandelbar. Peter Molyneux wurde gesehen, wie er nackt durch sein Hotelzimmer rannte und von irgendwelchen alten Geschichten erzählte. Ich hab Fable gemacht! Ja, genau, von Black and White 4. Vielleicht interviewen wir ihn einfach nur, was er sich für Fable 4 vorstellt und dann machen wir das Spiel. Ich mach das hier mit dem RPG-Maker. Gott, das... Weil das funktioniert nämlich besser als das, was er damals gemacht hat. Das, wenn du schaffst. Dann werde ich dein Pressesprecher. Oh, ich verkaufe den Leuten alles. Okay, Freunde, ich danke euch, dass ihr hier wart und mit mir über die gute alte Fable-Reihe gelabert habt. Immer wieder gerne. Jederzeit. Ach, schön. Es hat eine Weile gedauert, weil ihr nicht wusstet, wer anfangen soll. Nicht gut. Damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber tretet bloß nicht zu viele Hühner, dann nehmen die euch übel. Macht's gut!